بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على صحبة الله دمهان دبلتن الله زيق هايل ومعتش كاي دراب دم خفيت محمد دم زيق دقزانتن und auch all seinen Freunden und all diejenigen, die ihm folgen, bis an den Tag der Auferstehung. Heute, liebe Geschwister, schauen wir uns Surat Al-Qadr näher an. Surat Al-Qadr ist Surah Nummer 97. Und ich lese wie gewohnt erst einmal die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Surat al-Qadr, liebe Geschwister, ist eine Sura, wobei bei der die Gelehrten geteilter Meinung sind, ob sie medinensisch ist oder mekkanisch ist. Das stört uns nicht weiter. Also manche Ulama sind der Ansicht, sie ist vor der Hijra herabgesandt worden, und andere sind der Ansicht, dass sie nach der Hijra hinabgesandt worden ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte etwas, aus dem man oder von dem man vielleicht im weitesten Sinne ableiten könnte, dass sie medinensisch ist, aber auch nicht eindeutig. Aber dieser halbe Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden und weist auf die Vorzüglichkeit dieser Sura hin. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, ihr kennt den Hadith alle, wer im Ramadan nachts gebetet hat, auf die Belohnung, also an Allah glaubend und auf die Belohnung Allahs hoffend, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und im gleichen Hadith heißt es ebenfalls, und wer in Laylat al-Qadr, in der Nacht der Bestimmung, in der Nacht von al-Qadr, nachts gebetet hat, an Allah glaubend oder glaubend allgemein, im Arabischen heißt es Imanen, das heißt, er glaubt an alles, was er zu glauben hat. Besonders natürlich an das, was in dieser Laylat al-Qadr passiert. Das heißt, wer Laylat al-Qadr glaubend seine Nacht im Gebet verbringt und auch auf die Belohnung Allahs hoffend, dem werden die vergangenen Sünden alle vergeben. Also dieser Hadith bezieht sich einmal auf den gesamten Ramadan und einmal speziell auf Laylat al-Qadr. Das heißt, selbst wenn jemand nur Laylat al-Qadr nachts gebetet hat mit dem Imam und ihm dann diese Belohnung gutgeschrieben wird, als hätte er die ganze Nacht gebetet, dann erlangt er auch inshallah die Vergebung aller seiner vergangenen Sünden. Dieser Hadith und die folgende Ayah sind Grund genug, dass der Muslim nach dieser Nacht strebt und dass er diese Nacht immer wieder hofft zu erwischen und dass er sich darum auch Mühe gibt, diese Nacht zu erwischen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch Hinweise gegeben, wann diese Nacht der Bestimmung stattfindet. Wir haben gerade erfahren im Koran, dass sie deswegen so besonders ist, weil in ihr der Koran herabgesandt worden ist. Und deswegen beginnen wir inshallah mit der ersten Aya. Allah sagte, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, das heißt sinngemäß, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Allah subhanahu wa ta'ala spricht sich selbst mit dem Plural wir an. Das heißt also, hiermit sind nicht mehrere Personen gemeint, die hier sprechen, sondern hiermit ist Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine gemeint. Und er subhanahu wa ta'ala spricht sich manchmal im Plural an und manchmal im Singular an. Genauso wie in verschiedenen Sprachen, unter anderem in der arabischen Sprache, der Plural ein Ausdruck des Respektes ist. Und wenn jemand den Plural für sich selbst beansprucht oder für sich selbst benutzt, dann ist es eine Art zu zeigen, welche hohe Stellung man besitzt. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala Er ist der Besitzer der höchsten Stellung überhaupt und deswegen gebührt es zu ihm am meisten und er hat das höchste Anrecht darauf, den Plural Majestätis, den man ihn nennt, oder den königlichen Plural zu verwenden. Allah sagt, wir haben ihn in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt und mit ihm ist das Buch oder der Koran gemeint. Und das ergibt sich aus dem Zusammenhang, weil das ist der Koran. Wir lesen ja den Koran, also kann mit ihm auch nur der Koran gemeint sein und so sagen das auch die ganzen Tafsir, die ganzen Tafsir-Bücher. Wir haben ihn ja, oder dieses Wort, ja heißt also ganz bestimmt, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. In der Nacht der Bestimmung, auf Arabisch Laylatul Qadr, das Wort Qadr kommt entweder vom arabischen Verb Qaddara. Qaddara bedeutet bestimmen. In diesem Fall hat auch noch andere Bedeutung. Und das Wort könnte aber auch stammen vom Wort Al-Qudra, auf Arabisch die Macht. Man sagt auf Arabisch Rajulun Zu Qadr, eine Person ist mächtig, heißt das. Rajulun Zu Qadr, das heißt eine Person, eine mächtige oder eine angesehene Person. Und das ist wieder eine Art zu sagen, es gibt verschiedene Auslegungen, woher dieses Wort kommt. Und beide sind richtig und beide sind, also schließen sich nicht gegenseitig aus. Und deswegen, die Nacht, Laylat al-Qadr, ist die Nacht der Bestimmung. Und sie ist auch die Nacht die angesehene Nacht oder die Nacht, eine mächtige Nacht, weil in ihr dieses mächtige Buch von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Allmächtigen, herabgesandt worden ist. Dass sie eine angesehene und mächtige Nacht ist, kann man einfach verstehen, wie gesagt, weil es der Koran ist, der herabgesandt worden ist. Aber warum ist sie auch die Nacht der Bestimmung? Weil in dieser Nacht die Geschehnisse des folgenden Jahres alle bestimmt werden. Und so bestimmt Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Engeln aus Al-Lawh al-Mahfuz, aus der wohlbewahrten Tafel, eine Abschrift, die das beinhaltet, was alles im folgenden Jahr geschehen wird. Und deswegen ist es eine Nacht, in der man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass er einem Gutes zugesteht, dass er einem Gutes, meine ich, bestimmt. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir in dieser Nacht Gutes bestimmt, dann erhältst du das Gute nicht nur in diesem Leben, sondern auch im nächsten Leben. Allah sagte, wir haben ihn in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Wir wissen doch, dass der Koran nicht auf einmal herabgesandt worden ist, sondern nach und nach. Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumah, er sagt in einem Sahih Isnad, anhand eines Sahih Isnades bei Imam al-Tabari in seinem Tafsir, er sagte, نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض حدثا أنزله منه حتى جمعه. Das heißt, Abdullah ibn Abbas sagte, Allah hat den Koran auf einmal in der Nacht der Bestimmung im Ramadan hinabgesandt zum untersten Himmel. Das heißt, von ihm, subhanahu wa ta'ala, bis zum untersten Himmel, das ist der Himmel, den wir über uns sehen, ist der Koran auf einmal herabgesandt worden. Aber dann sagt er, und danach, wenn Allah etwas offenbaren wollte, auf die Erde, zur Erde offenbaren wollte, das heißt, zu den Menschen den Menschen etwas offenbaren wollte, hat er nach und nach davon etwas hinabgesandt, bis der gesamte Koran herabgesandt worden war. So heißt die Überlieferung sinngemäß. Insofern wissen wir, dass der Koran, die Worte Allahs, auf einmal herabgesandt worden sind und auch die Ayat, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt haben, auch die Ayat, die über bestimmte Ereignisse gesprochen haben, das heißt zum Beispiel die Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel über die Schlacht der Parteien spricht, Ghazwat al-Ahzab oder die Grabenschlacht, das ist das Gleiche. Diese Ayat in Surat al-Ahzab, die hat er schon herabgesandt in Laylat al-Qadr, noch bevor diese Schlacht überhaupt stattgefunden hat. Und danach, nach und nach, hat Allah subhanahu wa ta'ala die entsprechenden Ayat seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Argument und zur Festigung der Gläubigen, zur Festigung ihrer Herzen hinabgesandt. Und dies, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß und gewusst hat, was geschehen wird. Und so hat er nur zum richtigen Zeitpunkt das Richtige seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Allah sagt, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und als würde, also dieses Wort ja im Deutschen, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Also manche Tafsir-Gelehrten sagen, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns damit ausdrücken, oder zum Ausdruck bringen, dass auch wenn die Menschen nicht daran glauben, dass der Koran das Wort Allahs ist, dennoch ist er derjenige, der es herabgesandt hat, und es ist das Wort Allahs. Und auch wenn jemand nicht daran glaubt, das ändert nichts an der Tatsache. Und deswegen, wenn jemand die Sonne leugnet und leugnet, dass es sie gibt, das ändert nichts an der Tatsache, dass es die Sonne gibt. Und genauso der Koran, die Worte Allahs, diejenigen, denen Allah das Herz geöffnet hat, um die Worte Allahs zu verstehen und zu erkennen, dass das die Worte Allahs sind, das sind diejenigen, die ihre Herzen öffnen und auch die Wahrheit wissen wollen nach der Wahrheit streben, die erkennen, dass es die Worte Allahs sind. Wer allerdings ablehnt und nicht daran interessiert ist, das ist sein Problem. Aber das ändert nichts daran, dass das die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala sind, unvergleichliche Worte, die die Menschen herausgefordert hat, eine Sura seinesgleichen hervorzubringen, was noch nie ein Mensch geschafft hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der darauf folgenden Aya, oder es heißt, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt, und wie Abdullah ibn Abbas sagte, das heißt in Laylat al-Qadr im Ramadan. Und offensichtlich, also das beinhaltet der Hadith nicht, das beinhaltet dieser Hadith nicht, offensichtlich hat auch die Offenbarung des Propheten von Allah subhanahu wa ta'ala auf seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls im Ramadan angefangen, stattgefunden. Das war, ihr kennt ja die Surat Iqra, das ist inshallah die nächste Surah, die wir behandeln werden, bi'idhnillahi ta'ala, nach dieser Surah. Das heißt, diese Surah, inshallah, ist auch zum ersten Mal oder ist zu, in Laylat al-Qadr herabgesandt worden, inshallah. Das ist die offensichtliche Bedeutung, allerdings steht es nicht explizit in diesem Hadith geschrieben, auch nicht im Koran. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass diese Ayah, inna anzalnahu fi laylat al-qadr, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung abgesandt, gemeint ist, darin hat es begonnen herabzusenden. Aber der Hadith von Abdullah ibn As ist klar, der gesamte Koran wird herabgesandt, laylat al-qadr, und danach ist er nach und nach auf seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden. طيب, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt hat, und der Koran ist jetzt da, was ist danach geschehen? Weil diese Worte Allahs müssen dringend bewahrt werden, damit die Menschen bis zum Ende der Zeit ein Buch haben, an dem sie sich richten können, und wenn sie sich danach halten, auch rechtgeleitet sind. Und tatsächlich, weil dies das letzte Buch der Bücher Allahs ist, das er herabgesandt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala beim Koran selbst die Aufgabe übernommen, den Koran zu bewahren, im Gegensatz zur Tora und zum Evangelium und zu den Psalmen. Bei den anderen Büchern vorher war es die Aufgabe der Gelehrten ihrer Zeit, diese Schriften zu bewahren, aber im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Aufgabe selbst übernommen. Und das der Koran bewahrt ist, sehen wir praktisch heutzutage, wie viele Millionen von Menschen diesen Koran auswendig kennen und wie viele Millionen von Ausgaben des Korans gibt, jede gleich der anderen, kein Wort hat man hinzugefügt, noch ist es jemandem möglich, ein Wort hinzuzufügen, und deswegen trauen sich auch diejenigen Gruppen, von den Kuffar, die glauben, dass der Koran verfälscht worden ist, und die glauben, dass der Koran nicht vollständig ist. Sie trauen sich auch nicht, einen Koran zu drucken, weil wenn sie das machen würden und ihre Aqidah preisgeben würden, dann würden alle Muslime sie als Kuffar erklären und deswegen machen sie natürlich auch diesen Schritt niemals. Allah sagt, und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt, was lässt sich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist, dann ist das ein Ausdruck, der darauf hinweist, wie großartig und wie gewaltig das ist, wonach Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragt. Was lässt sich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist, ist eine rhetorische Frage, auf die er selbst subhanahu wa ta'ala in den folgenden drei Ayat antwortet. Und auch allein schon die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über Laylat al-Qadr spricht, weist auf dessen Vorzüglichkeit hin. Die Nacht von Laylat al-Qadr ist eine Nacht, liebe Geschwister, die, wie gesagt, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama im Ramadan stattfindet und auch in den letzten 10 Tagen stattfindet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat sogar I'tikaf gemacht in der Moschee, das heißt, er hat sich in die Moschee zurückgezogen, und um dort gehäuft den Koran zu lesen, um gehäuft im Gebet zu stehen, weil er wusste, dass diese Nacht so wertvoll ist wie keine andere. Es gibt eine Überlieferung, die Allahu a'lam, ob sie authentisch ist. Es könnte ein Grund sein, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Surah als Geschenk gegeben hat oder diese Nacht als Geschenk gegeben hat. Und zwar heißt es in einer Überlieferung, dessen Authentizität man überprüfen sollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Alter oder die Lebensdauer der Menschen vor uns betrachtet hat und sie verglichen hat mit der Lebensdauer der Menschen der heutigen Zeit. Und hat gesehen, dass die Zeit, die wir leben ja durchschnittlich zwischen 60 und 70 Jahren. Und diese Lebensdauer ist sehr wenig im Vergleich zu den Lebensdauern der Menschen vor uns. Und deswegen hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala Laylat al-Qadr gegeben. Und wie ihr wisst, ist Laylat al-Qadr wertvoller als 1000 Monate. Kein Mensch weiß, wann Laylat al-Qadr ist. Kein Mensch weiß, wann Laylat al-Qadr ist. Kein Mensch weiß, wann Laylat al-Qadr ist. Das heißt, kein Mensch weiß, wann diese Nacht immer stattfindet. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Nacht einmal in der 21. Nacht. Und einmal war sie auch in den letzten 7 Nächten. Und es gibt verschiedene Hadithe, wo ausdrücklich erwähnt wird, wann Laylat al-Qadr war. Und die Tatsache, dass Laylat al-Qadr zu verschiedenen Zeiten stattgefunden hatte, weist auf die bevorzugte Ansicht hin, dass Laylat al-Qadr nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit stattfinden muss, sondern Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt und setzt sie, wann er möchte. Es kann also sein, dass in diesem Jahr manche Personen wissen, wann sie stattfindet, wenn sie stattgefunden hat, weil sie die Anzeichen davon erkannt haben, oder aus welchem Grund auch immer, oder weil sie Dua gemacht haben, und Allah subhanahu wa ta'ala, wie es ihr Dua erhört hat, oder ähnliches. Deswegen, gemeint ist, dass man nicht immer weiß, wann sie stattfindet. Und der Prophet alaihi salatu wasalam hat uns Hinweise gegeben, dadurch, dass er am Anfang in den ersten 10 Nächten I'tikaf gemacht hat. Später hat er dann in den mittleren 10 Nächten I'tikaf gemacht. Und später, als ihm offenbart wurde, dass Laylat al-Qadr in den letzten 10 Nächten ist, hat er in den letzten 10 Nächten von Ramadan I'tikaf gemacht. Und all dies, weil er selbst nicht wusste, wann Laylat al-Qadr ist. Und er hat selbst gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Hadith in Sahih Bukhari, dass er eigentlich das den Leuten mitteilen wollte, aber dann sah er zwei Leute, wie sie am Streiten waren, und dann hat er vergessen, wann Laylat al-Qadr ist, und so weiß es niemand. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, selbst sinngemäß, inshallah ist es besser für euch, denn jeder von uns weiß, dass jetzt schon, obwohl wir nicht wissen, wann Laylat al-Qadr ist, die meisten Menschen begeben sich in der 27. Nacht in die Moschee, weil sie denken, dass Laylat al-Qadr in der 27. Nacht stattfindet auf jeden Fall. Wie wäre es dann, wenn wir wirklich wüssten, wann es wäre, dann würden die Menschen tatsächlich nur noch in einer einzigen Nacht in der Moschee erscheinen. Und so ist es für uns alle am besten, dass man sich in die Moschee an verschiedenen Tagen begibt und sich so auch an das Nachtgebet gewöhnt, das ja natürlich nicht nur gesetzlich ist im Ramadan, sondern das Nachtgebet, das freiwillige Nachtgebet, ist auch außerhalb des Ramadan gesetzlich. Der Unterschied ist nur, im Ramadan betet man es in der Moschee, in der Gemeinschaft, und ansonsten betet man es einfach in der Regel alleine zu Hause. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, ich lese die Übersetzung auf Deutsch vor, die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Manche Leute sagen, die Nacht der Bestimmung ist so gut wie 1000 Monate. Das ist falsch. Das heißt im Koran, sie ist besser als 1000 Monate. Insofern weiß niemand, wie wertvoll diese Nacht ist. Aber was wir daraus verstehen, ist, eine Periode von 1000 Monaten sind ungefähr 83 Jahre und 4 Monate. Und das würde bedeuten, wer in dieser Nacht die Nacht im Gebet verbringt, ist so, als hätte er über 83 Jahre lang gebetet. Also eine Nacht zu beten, und die Nacht kann man beten, indem man sie wirklich durchbetet, und das ist auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns vorgemacht hat, oder indem man zumindest das Tarawih-Gebet mit dem Imam verrichtet, weil der Prophet alaihi salatu wasallam hat gesagt, dass wenn man mit dem Imam betet, bis der Imam sein Gebet beendet, dann wird einem die Tat niedergeschrieben, als hätte man die gesamte Nacht gebetet. Und er sagt, und manche Ulama sagen sogar, wenn man das Isha-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, hat man schon einen großartigen Sieg in dieser Nacht errungen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Isha in der Gemeinschaft verrichtet hat, der ist so, als hätte er die Hälfte der Nacht verrichtet. Ja. Insofern, das kann man jeden Tag machen und sollte man auch regelmäßig machen. Und dann Laylat al-Qadr soll man sich besonders viel Mühe geben. Das heißt, die Nacht der Bestimmung ist besser. Allahu a'lam, wie viele Jahre, ob es 100 Jahre sind oder 200 oder 1000 Jahre, das ist eine Sache, wo ich immer wieder sage, Allah subhanahu wa ta'ala hält sich diese Tür offen und er bestimmt, was er will, Yawm al-Qiyamah. Und wir denken über Allah gut, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er kann, wenn du solche Nächte gebetet hast und Yawm al-Qiyamah deine Taten, liebe Geschwister, sind ausgeglichen oder deine Sünden sind mehr als deine guten Taten, dann kann subhanahu wa ta'ala dich belohnen, wie er will. Er kann dich belohnen für diese Nacht, die du gebetet hast, wie er will. Weil er hat gesagt, sie sind besser als 1000 Monate. Und stell dir mal vor, jemand betet diese Nacht durch und bekommt die Belohnung, als hätte er über 80 Jahre lang gebetet. Kann man überhaupt Sünden begehen, die so viel sind, als hätte man über 80 Jahre lang Sünden begangen? Und die Sünden werden ja einfach niedergeschrieben, aber die guten Taten werden mindestens zehnfach vergolten. Also kann ein Mensch überhaupt Sünden begehen, die so viele sind, als hätte er 800 Jahre lang Sünden begangen? Und die Antwort lautet, ja, man kann. Und warum ja, man kann? Weil, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, und möge Allah uns davor bewahren, dass wenn man eine Tat macht, eine schlechte Tat macht, oder jemand anderes auf diese schlechte Tat hinweist, dann bekommt man die Sünde, die jeder Mensch getan hat, die von dir dadurch erfahren haben. Also wenn du etwas Schlechtes vorgemacht hast, und jemand anderes macht es schlecht nach, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen für jeden Menschen bis zum Tag der Auferstehung, der deine Sünde nachgemacht hat. Und deswegen, wem so etwas geschieht, dem bleibt nur noch offen, dass er sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet und ihm um Barmherzigkeit bittet. Und dass er eben diese Kette abreißen lässt, damit man nicht Yawm al-Qiyamah erscheint mit mehr Sünden, als man eigentlich selbst getan hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und umgekehrt natürlich auch. Deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, was die guten Taten angeht, nicht einzuholen. Weil alles, was du machst, machst du ihm nach, sallallahu alaihi wasallam. Jede Ibadah, die du machst, machst du nach, weil er es dir beigebracht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die Sinnvolles hinterlassen, wenn sie gestorben sind. Und ihr kennt alle den Hadith, dass wenn der Mensch gestorben ist, dann sind alle seine Taten abgeschnitten, bis auf dreierlei Hinsicht. Und eine Hinsicht ist diejenige, dass man Wissen hinterlässt, von dem die Menschen also profitieren. Und das ist, wie gesagt, eine andauernde gute Tat, um die wir Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls bitten. Allah sagte, Tanazzalul Malaika. Das heißt, die Engel, es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. In dieser Nacht kommen die Engel herab, das heißt nach und nach. Tanazzalu, nicht Tanzilu, sondern Tanazzalu, heißt sie kommen nach und nach herab. Einen nach den anderen, immer wieder. So viele Engel, wie kein Mensch sich vorstellen kann. Das heißt, sie kommen verhäuft in dieser Nacht herab. Und natürlich, wenn die Engel sich an einem Ort befinden, dann ist es ein Zeichen der Zufriedenheit Allahs. Denn die Engel sind eine Art Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen die Engel betreten, gemeint ist die Engel der Barmherzigkeit, die betreten keinen Ort, an dem gesündigt wird. Und deswegen kennt ihr alle den Hadith, dass Engel keinen Ort betreten, an dem sich Statuen befinden oder auch Hunde befinden. Engel betreten nur Ortschaften, die rein sind. Und deswegen sind sie am meisten natürlich in den Moscheen vorhanden. Denn es gibt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir alle kennen ihn. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in den Häusern Allahs trifft, um Allahs Buch zu lesen, zu rezitieren, zu lernen und zu lehren, steigen auf sie, auf die Menschen, die Engel hinab und die Barmherzigkeit umgibt sie und die Engel umhüllen sie und Allah subhanahu wa ta'ala wird die Menschen, die in dieser Sitzung teilnehmen, wird ihrer gedenken in der Sitzung, in der er sich befindet, subhanahu wa ta'ala. Oder besser gesagt, wortwörtlich heißt, er wird ihrer gedenken bei denjenigen Menschen, die bei ihm sind, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn herab. Der Geist, oder auf Arabisch die Seele, Ar-Ruh, ist, seit Tafsir Gelehrten sagen, das ist damit gemeint, Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril alayhi salatu wassalam ist der Engel der Offenbarung und dieser Name wird auch im Arabischen unterschiedlich ausgesprochen und kommt auch im Koran und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterschiedlich vor, unter anderem Jibril und unter anderem auch Jabril und Jabrail. Und so gibt es verschiedene Arten, diesen Namen auszusprechen. Alle sind in Ordnung und alle sind nur verschiedene Dialekte des arabischen Wortes Jibril. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Jibril eigenständig erwähnt? Warum hat Allah nicht gesagt, es kommen die Engel hinab? Und Jibril ist sowieso einer der Engel, also kommt er auch mit hinab. Die Antwort lautet, wenn man im Arabischen eine Gruppe von Menschen oder in diesem Fall Engeln erwähnt und dann einen von ihnen, eine Person oder einen Engel, einen Menschen gesondert erwähnt, dann weist dies auf seine besondere Stellung unter dieser Gemeinschaft hin, weil man ihn ausdrücklich und extra erwähnt hat. Und das ist auch in diesem Fall, Jibril alayhi salatu wassalam ist nicht irgendein Engel, wie jeder andere, sondern er ist einer der besonderen Engel, denen Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, weil sie seine Worte subhanahu wa ta'ala überbringen an die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt, ohne etwas auszulassen. Es kommen die Engel und der Geist in ihr, das heißt in Laylat al-Qadr, in der Nacht der Bestimmung, mit der Erlaubnis ihres Herrn, das heißt durch die Erlaubnis ihres Herrn, oder Erlaubnis, das gleiche auch ist der Befehl, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Idhn oder al-Amr, denn niemand von den Engeln wird sich wagen, irgendeinen Schritt zu machen, weder von unten nach oben oder von oben nach unten, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ihnen diesen Schritt. Sie kommen also mit Erlaubnis ihres Herrn in dieser Nacht herab, mit jeder Angelegenheit. Das heißt, mit jeder Angelegenheit, die er subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Wie zum Beispiel die Versorgung, die dir im folgenden Jahr zusteht, oder auch die Lebensdauer, wer leben wird und wer sterben wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Laylat al-Qadr, die kommenden insha'Allah, erleben lassen und auch jede andere, zu der wir am Leben sind, erleben lassen. Allah sagt in der fünften Ayah, Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Frieden ist sie, Laylat al-Qadr, bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Morgendämmerung ist Al-Fajr und Matla' Al-Fajr ist der Anbruch der Morgendämmerung und im Arabischen wird diese Ayah von Imam al-Kisa'i auch gelesen, hatta matli'il fajr. Und matli' ist, wie al-Tabari sagte, die Stelle, wo die Morgendämmerung einbricht. Weil die Morgendämmerung ist etwas, was man sichtbar erkennen kann. Das heißt also, bis zum Eintreffen dieser Zeit und bis das Licht an der Stelle erscheint, wo sie zu erscheinen hat, ist diese Nacht nichts anderes als Frieden. Taib, Frieden, was heißt Frieden? Frieden auf Arabisch heißt Salam und Selima auf Arabisch, das Wort Selima bedeutet verschont sein, unversehrt bleiben. Insofern ist diese Nacht eine Nacht von Salam, eine Nacht der Verschontheit. Das heißt, diese Nacht ist vollkommen verschont von jeglichem Übel. Die Nacht ist absolut unversehrt. An dieser Nacht geschieht nur Gutes für die Menschen, wenn sie es nur wüssten und wenn sie es nur in Anspruch nehmen würden. Und deswegen sagen wir auch immer zu den Menschen Assalamu alaikum, weil wir wünschen ihnen Unversehrtheit. Wir wünschen ihnen Wohlbefinden. Wir wünschen ihnen, dass es ihnen gut geht. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Insofern beginnt Laylat al-Qadr mit dem Sonnenuntergang des vorigen Tages. Weil ihr wisst ja, im Islam beginnt die Nacht vor dem Tag. Das heißt also, sobald die Nacht eintrifft, sobald die Sonne untergegangen ist, beginnt eigentlich der nächste Tag. Und dann beginnt die Nacht des Tages Al-Qadr, wenn man das so sagen kann. Ja, das heißt, die Laylat al-Qadr beginnt mit dem Sonnenuntergang und sie endet mit dem Fajr, das heißt nicht mit dem Sonnenaufgang, sondern mit der Morgendämmerung, das heißt die Zeit, zu der man sein Fajr-Gebet verrichten darf. Und deswegen endet auch da zu diesem Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt endet Laylat al-Qadr. Tayyib. Manche Ulama sagen, die Laylat al-Qadr ist Salam, wie Allah sagt Salam und hier hatta matla' al-Fajr, weil in dieser Nacht die Engel die gläubigen Menschen verhäuft begrüßen und sagen Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Aber diese Ansicht ist eher schwach, wie Imam al-Tabari sagte, weil sie ist auf eine Lesart aufgebaut, die nicht authentisch und überliefert worden ist. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا